»Ich muss sie haben«, rief Elgin, »ich muss sie haben! Beweise, Beweise!« Er stürzte zur Tür, ich packte ihn und hielt ihn fest. Er wehrte sich, aber ich war stärker und ließ ihn nicht hinüber. Nicht etwa, weil ich Angst um ihn gehabt hätte, ich hatte Angst, dass er die Tür öffnete und die Tentakel herausließ. Wie in einem rückwärts ablaufenden Film zogen sich Devereaux' geborstene Augäpfel wieder in die Höhlen zurück. »Mam, mam, mam«, sagte er. Seine Blase entleerte sich und die Hose färbte sich im Schritt dunkel. Die gespaltenen schwarzen Augäpfel fügten sich ganz von selbst wieder zusammen. Erst war noch eine Naht zu sehen, dann war auch die verschwunden, und sie waren wieder glatt und nur noch so groß wie die knorrigen Knoten an alten Bäumen. Schließlich schrumpften sie zu ihrer normalen Größe, und Devereaux' Lider schlossen sich darüber. Seine Körpermitte machte einen Satz, als hätte er einen elektrischen Stoß erhalten, dann fiel er auf den Boden. Elgins weißes Hemd riss, als er sich aus meinem Griff befreite, im Nu war er zur Tür hinaus und um die Trennwand herumgelaufen und stand in der anderen Raumhälfte. Er ging in die Knie und legte Devereaux die Arme um die Schultern. »William, helfen Sie mir! Helfen Sie mir!« Selbst in meiner Schockstarre begriff ich, dass ich mich mitschuldig machte, wenn Devereaux starb. Die Behauptung, nicht Komplize, sondern nur Zeuge gewesen zu sein, würde mich nicht retten. Also lief ich in den Probandenraum und fragte Elgin, ob Devereaux noch atmete. Er beugte sich vor und wich schnell wieder zurück. »Ja, aber sein Atem stinkt widerlich.« Der Gestank beschränkte sich nicht allein auf den Atem, auch der Schließmuskel hatte versagt. Ich sah mich um, die schwarzen Tentakel waren noch nicht völlig verschwunden. Was mit Devereaux aus dem Roten Haus gekommen war, nachdem er den Boden im Wohnzimmer angehoben hatte, was sich womöglich aus dem Dunkel auf ihn gestürzt und ihn bei einem Atemzug infiziert hatte, schwebte noch in der gegenüberliegenden Ecke des Raums unter einem Lautsprecher. Ich ließ die Tentakel nicht aus den Augen. Sobald sie sich auf uns zubewegten, würde ich die Flucht ergreifen und den Privatgelehrten seinem Schicksal überlassen. Es war schließlich sein Experiment. Doch selbst in jenen endlosen Augenblicken fielen mir die Sterne weit jenseits der Reichweite jedes Teleskops ein, die dahin zischenden Teilchen in 100.000 Sandkörnern unter dem Mikroskop, und ich wusste, dass es auch mein Experiment war. Ich war geblieben, obwohl ich hätte gehen können. Ich hatte das Prickeln gespürt, mit dem sich die Rückkehr zu einem normalen Leben angekündigt hatte, was auch immer das sein mochte, wenn es so etwas überhaupt gab. Wie wenn ein Arm, der eingeschlafen war, wenn man auf ihm gelegen hatte, wieder aufwachte. Ich steckte in der Scheiße. Aber scheiß drauf, weitermachen, hatten wir im Dschungel immer gesagt. »Wir müssen ihn hier rausschaffen.« Ich deutete auf die schwarzen Tentakel, die leicht, aber ruhelos dahinschwebten, sie schienen uns zu beobachten. »Ich muss unbedingt eine Probe nehmen. Sie müssen sich klarmachen, dass Sie hinter Gittern landen werden. Helfen Sie mir!« Wir hoben ihn auf, Elgin nahm ihn an den Fußgelenken, ich unter den Achseln. Wir zerrten ihn aus der Tür und dann über den Flur ins Wohnzimmer. Dort legten wir ihn auf den Boden. Der Speichel floss ihm aus den Mundwinkeln. Ich lief zurück und schloss die Doppeltür zum Speisezimmer, um die schwarzen Tentakel auszusperren, die von der anderen Seite gekommen waren, aus jenem Dunkel unter dem Fußboden, vorausgesetzt, sie konnten nicht einfach durch den Türschlitz zu uns herüberschweben. Ich hoffte, dass sie sich bald völlig aufgelöst hatten. Wenn Elgin mit ihnen herumexperimentieren wollte, war das seine Sache, ich war damit fertig.